Herzlich willkommen in der Magic Taverne, eure Plattform für wöchentliche News rund um Magic the Gathering. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und wir laden euch ein, euch heute zu uns zu setzen. Ja, heute haben wir eine ganze Menge Themen vorbereitet. Zuerst mal geht's um die News diese Woche rund um was sich so in der Community getan hat. Da werden wir einmal ein bisschen über das Pay the Pros Problem reden. Andere Leute kennen das als Platinum Gate, was auch immer. Halt im Prinzip darum, dass Wizards vorhatten, die Prämien für Pro-Spieler drastisch zu senken. Genau, unser nächstes Thema wäre dann die diesjährige Community Super League und Vintage Super League, die bald startet. Ich denke, die Super League hat sogar begonnen schon. Ja, Community Super League war letztes Wochenende und Vintage Super League geht morgen, also am 3. April los. Genau, und was haben wir noch im Repertoire für Community News? Letzte Woche kam eine Dokumentation über Magic the Gathering raus. Sehr schön. Enter the Battlefield nennt sich das Ganze. Ich habe es mir auch schon angeschaut. Da geht es im Endeffekt um die Pro Tour und das Leben von einigen von den halt Pro-Spielern, die man dort öfters antrifft. War sehr nett gestaltet. Wir haben das schon verlinkt, denke ich mal, bei uns unten. Wie lange geht denn die Dokumentation? Die war etwas über eine Stunde, ich glaube eine Stunde, fünf Minuten oder so. Also das war nur über Pro-Spieler im Grunde genommen. Also nichts über die Firma selber, sondern nur das Leben der Pro-Spieler und wie sie die Pro-Tour an sich wahrnehmen. Jo, genau. Genau, dann geht's weiter mit dem Thema der Woche. Und wir haben da ein sehr spannendes Thema, das ist auch sehr aktuell. Nämlich, wie hat sich das Standard-Format verändert, seit die Fetch-Länder rausrotiert sind? Da haben wir sehr viel vorbereitet. Wir werden uns ein paar Decks anschauen. Wir werden darüber reden, was mit der Mana-Base passiert ist. Denn das ist das, was los war mit den Fetchlands, eben, dass man die Mana-Base komplett ignorieren konnte. Darauf werden wir aber noch weiter eingehen. Unser letztes Thema ist dann auch schon das Deck der Woche. Wir werden darauf auch noch später eingehen, wollen euch das jetzt nicht vorwegnehmen. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir gleich los mit den News. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, eben das Pay-the-Pros-Problem. Konkret sah das so aus. Wizards haben kurz nach der Pro Tour Shadows over Innistrad einen Artikel gepostet, wo sie ein wenig über die kommenden World Championships und noch andere Änderungen geredet haben. Aber das Wichtigste bei der ganzen Sache war im Endeffekt eben das drastische Senken dieser Prämien. Genau, das ist im Grunde genommen, sind das, also das nennt sich, wo steht das? Also hier, Platinum, also ich kann mal kurz den Ausschnitt lesen. Platinum Pros will receive an appearance fee of $250 from competing at Pro Tours, previously 3000. Im Grunde genommen ist es die Prämie, die man bekommt als Pro-Spieler, wenn man einfach nur auftaucht und spielt. Das war zu der Zeit, bevor sie es, also im Grunde genommen ist es immer noch so, sie wollten es ändern von $3000 auf $250. Das klingt jetzt vielleicht nach ein bisschen Gemecker, so, die sollen sich nicht aufführen, das ist immer noch Geld, das sie kriegen, nur für Magic-Zocken. Man darf aber nicht vergessen, das sind Pro-Spieler und genau. Das ist ein Teil, meistens von denen ein Teil ihres Einkommens für ihr tägliches Leben. Also ja, das ist nur eine Arbeit für die. Ja, im Endeffekt, wie du es gesagt hast, was man dabei nicht missverstehen darf, als Platinum-Pro-Spieler musst du wirklich absolut einer der Besten auf der ganzen Welt sein. Und um so gut sein zu können, musst du extrem viel Zeit und auch Geld in Magic investieren. Diese $3000 pro Pro-Tour, die Platinum-Pros gegeben wurden, waren ein essentieller Bestandteil davon. Als die Neuigkeiten da rausgekommen sind, war es eigentlich auch, muss ich sagen, recht schön zu sehen, wie sehr die komplette Magic-Community, also auch die richtigen Casual-Spieler, alle, die im Endeffekt von diesen Neuigkeiten gehört haben, haben sich hinter die Pros gestellt und gegen diese Änderungen protestiert. Und das ging so weit, dass Wizards tatsächlich diese Änderungen wieder zurückgenommen haben. Genau, auch ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, man kann es sehen, wie man will, aber man sieht, Wizard hört uns, Wizard reagiert auf uns und sie sind, wenn man es so sehen will, eingeknickt vor der schieren Masse der Community. was meiner Meinung nach auch rechtens ist, weil, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gerne, wenn man in der Arbeit zu mir kommt und dann sagt, hey, ich zahle dir jetzt mal 2000 Euro weniger alle paar Monate. Also, das geht einfach nicht. Ja, kann ich voll verstehen, dass es da so einen großen Aufruhr gab. Und ich denke, jeder ist froh, dass sie das wieder geändert haben. Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Zwei Community Leaks, die jetzt dann in nächster Zeit entweder wieder losgehen oder schon losgegangen sind. Einerseits die Community Super League, ein Standard-Turnier mit vielen Leuten, die halt sehr bekannt und beliebt in der Magic-Community sind. Da sind unter anderem so Leute dabei wie Marshall Sutcliffe, den man kennt von Pro Tours, wo er oft Coverage macht und Commentary. Und andere bekannte Teilnehmer sind beispielsweise der Professor vom Tolarian Community College, einem sehr bekannten YouTube-Channel, der sich hauptsächlich auf Reviews von Sleeves und Deckboxen und anderen so Magic-Peripheralia fokussiert. Genau, wir hatten zum Beispiel auch noch einen Gast, Loading Ready Run. Das ist auch ein sehr beliebter und bekannter YouTube-Channel rund um Magic. Haben zum Beispiel, das letzte Größere, was sie gemacht haben, war ein Pre-Pre-Release zu Shadows over Innistrad. Das heißt, sie haben die Pre-Release-Boxen eine Woche vor dem Pre-Release bekommen. Gott, viel zu viele Pre-Pre's davor. haben sie davor bekommen und durften dann einen eigenen Pre-Release starten. Einfach nur, um den Leuten zu zeigen, okay, wie schaut das aus? Was kann man da für Decks bauen? Was kann man da erwarten? Wie spielt sich Innistrad? Genau. Und das Schöne ist, dass ein Teil von den Leuten, die bei diesem Pre-Release dabei waren, auch hier in der Community Super League sind. Eben beispielsweise Kenji Igashira, bekannt auf Twitch als Numa the Nummy, einer der wahrscheinlich bekanntesten und beliebtesten Magic-Streamer überhaupt. Ja, so viel zur Community Super League. Das Ganze hat schon gestartet. Davon gibt's Videos auf YouTube zu sehen. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, ist bestimmt ganz spaßig. Die andere Liga, die eben morgen dann am 3. Mai losgeht, ist die Vintage Super League. Läuft jetzt schon seit einigen Seasons. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Es ist Vintage. Es ist Vintage. Also im Grunde genommen kann man da eigentlich nur gute Spieler erwarten. Für Vintage braucht man ein bisschen mehr Magic-Wissen und Deckbau-Kenntnisse. Deswegen wird man, wie gesagt, nur Profis erwarten können. Also niemand aus der Community, der nur Casual spielt. Mhm. Alle Teilnehmer dort sind eigentlich hauptsächlich altbekannte Pros. Also da sind berühmte Spieler dabei, so wie Louis Scott Vargas oder David Ochoa. Genau, Scott Vargas war ja selber auch noch bei Standard unterwegs, bei der letzten Pro Tour. Mhm. Haben wir ihn auch noch gesehen. Also, wie gesagt, sehr bekannte Spieler, sehr alteingesessene Spieler. Genau, und geht, wie gesagt, morgen los, am 3. Mai. Genau. Ist leider von der Zeit her immer ein bisschen unangenehm für europäische Zuschauer, weil das um 3 Uhr morgens bei uns losgeht. Aber davon gibt's auch Videoaufzeichnungen und die sind immer sehr zu empfehlen. Ist auch alles ziemlich casual gehalten, so von der Commentary und so weiter. Deswegen ist es ganz angenehm, da zuzuschauen. Genau. So, wir machen jetzt weiter mit dem Thema der Woche. Wie angekündigt, wir reden über das aktuelle Standard-Format, wie es sich verändert hat, seitdem die Fetchlands rausrotiert sind. Genau, da fangen wir auch gleich an. Was war denn die Meta bis Oath of the Gatewatch, also das letzte Set, wo die Fetchländer noch drin waren? Jo. Und nachdem wir darüber ein bisschen geredet haben, zeigen wir euch, wie das Meta jetzt nach der Pro Tour Shadows over Innistrad aussieht. Und auch noch ein bisschen weiter. Genau, wir werden dann auch nach der Pro Tour ein bisschen ins Detail gehen, was Farbenvielfalt angeht, das Deckbuilding, einzelne Karten werden wir anschauen. Da ist auch ein alter Bekannter mit dabei, den wir uns anschauen werden. Und wir werden natürlich auch über den Preis reden, also Preis von Standard-Decks, der sich auch gewaltig geändert hat seit der Rotation. Genau, dann fangen wir mit dem kurzen Überblick an. Was gibt's da zu sagen? Aufgrund der Fetch-Länder war das einfach sehr, sehr, sehr simpel. 4 bis 5 Mana Base, also 5 Mana zu spielen, also von den Farben her, was eigentlich nicht der Sinn von Magic ist, weil Magic ist der Sinn, dass man auf im Grunde genommen Farbe bekennt, bestimmten Farben raussucht. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ist jetzt meine Meinung, dass man Farbe bekennt, sich zu bestimmten Farben bestimmte Farben raussucht und das eben als Deck baut. Und das hat es ein bisschen rausgenommen, denn man konnte durch diese eigentlich unbegrenzte Mana-Base an allen Farben sich von allen Farben die guten Karten rausholen, also pur auf Value spielen und ignorierte damit einfach die Begrenzung eben. Ich meine, wenn man ein Agro-Deck spielt, also irgendwas mit Rot, ja, dann kann man kaum Control betreiben, also im Grunde von Counterspells oder starken Removal wie in Schwarz. Mhm. Eben durch diese Fetch-Länder hat man das rausgenommen. Man hat das einfach ignoriert. Jo. Also, es war natürlich schön, dass die Fetch-Länder reprinted wurden. Das hat sehr vielen Leuten geholfen. Aber Standard während der Fetch-Land-Zeit war halt, eben wie du gesagt hast, kein so diverses Format, weil viele von den Decks eben größtenteils irgendeine Form von Midrange waren. Es gab natürlich kleine Ausnahmen, wie beispielsweise Attacker Red. Genau, das ist wahrscheinlich die größte Ausnahme, denn es ist nämlich komplett was anderes als diese Midrange-Decks. Es ist nämlich ein ziemlich starkes, aggressives Deck, wo, ich glaube, der größte Drop war 3 Mana. Also ja. Es gibt nichts Größeres als mit 3 Mana. Lief im Grunde genommen auch nur auf eine Combo hinaus, nämlich Teemo Battle Rage mit Become Immense. Kurz gesagt, man hat einfach mit wenig Mana, dadurch, dass man ein bisschen was aus dem Friedhof rausgenommen hat mit Delve, etwas hochgepumpt auf, sagen wir mal, 8 Schaden, irgendwie sowas, hat noch Double Strike gegeben, am besten kommt er auch noch durch und ja, das war's, dann hat man 16 Schaden im Gesicht. Genau. Und das Motto ist auch ziemlich lustig von dem Deck. Im Grunde genommen, das Motto ist, it doesn't matter what the opponent's deck does if he dies in turn 4. Ja, das ist es im Endeffekt ziemlich genau. Und das Lustige ist, obwohl dieses Deck nur 2 Farben spielt, Rot und Grün, hat es trotzdem einfach eine Menge an verschiedenen Fetchlands gespielt. Genau, sogar mit Farben, die ihn nicht interessiert haben. Eben wie zum Beispiel das schwarz-rote Fetchland. Schwarz hat er nicht gespielt, aber da war Rot drin. Ja. Deswegen konnte er sich mit dem sein rotes Mana rausfischen. Genau, ich meine, die Liste spielt Bloodstained Mire und Windswept Heath, obwohl keine einzige schwarze oder weiße Karte drin ist. Und der Grund dahinter ist nicht nur, dass einerseits eben die Länder, die Fetchlands selbst so gut sind zum Mana-Fixing, sondern dieses Deck hat mehr Fetchlands als normale Länder gespielt, aus dem simplen und einfachen Grund, dass Fetchlands den Graveyard füllen, was eine noch frühere Become Immense Team of Battle Rage Combo ermöglicht. Genau. Und wenn man uns ein bisschen die Kreaturen anschauen, wie gesagt, der größte Drop mit 3 Mana, welcher war das? Mal kurz durch. Flamewake Phoenix, Flying Haste, 2-2, attacks each turn if able, und so weiter. Im Grunde genommen kleine Viecher, die man schnell ausspielen kann. Am besten flutet man das Board einfach in Runde 3 und in Runde 4 haut man die Combo raus und dann kann der Gegner schauen, was er machen will. Ja, das war im Prinzip, was dieses Deck getan hat. Und das war eigentlich ganz klug gedacht, weil du eben diese ganzen Decks hast, die unglaublich gut mit ihren Value-Sachen ins Late-Game gehen können. Wenn es kein Late-Game gibt, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber Attacker Red war ja eben nicht das Einzige. Es wäre auch schlimm, wenn es das Einzige gewesen wäre. Die meisten Decks in diesem Format sehen eher so wie die Decks aus, die wir euch jetzt vorstellen werden. Genau, das nächste Deck, was wir uns anschauen, ist Mardu Green. Jeder weiß, also das ist jetzt der Witz im Namen, Mardu spielt gar kein Grün. Deswegen auch der Zusatz Mardu Green, weil man durch die Fetchlands eben locker auf 4 Mana hochkommt. Und man holt sich dann einfach die Sachen raus, die noch Grün drin haben. und sehr stark sind. Was auch ein sehr beliebter, eine sehr beliebte Kreatur war zu der Zeit, war der Siege Rhino. Sehr beliebt. Was sehr, ja, sehr beliebt ist gut. Das Ding ist einfach nur, also man muss es einfach so sagen, das Ding ist gestört. Das Design davon, ich weiß nicht, was der Designer davon sich eigentlich dabei gedacht hat oder was er genommen hat. Ich hätte es nämlich auch gerne. Denn ein Four-Drop, ja, also das hat zwar drei verschiedene Farben, die man zahlen muss, aber das ist uns egal. Wir haben die Mana-Base, wir können uns die rausholen, wenn wir sie wollen. Und das ist für 4 Mana eine 4-5-Trample-Kreatur. Das alleine schon ist schon einfach gewaltig. Und dann kommt noch ein kleiner Clou dahinter. Wenn das Ding das Battlefield betritt, dann verliert jeder Gegner 3 Leben und man kriegt 3 Leben dazu. Ja, im Endeffekt ist das eine 4-5-Trample für 4 Mana, die auch noch einen Lightning Helix dran hat. Ja, was selbst schon 2 Mana kostet. Also absolut kaputte Karte. Ich bin ehrlich gesagt persönlich auch froh, dass Kane raus ist. Nicht nur wegen den Fetchlands, auch wegen sowas wie ein Siege Rhino. Also gegen sowas zu spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Im Endeffekt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Designphilosophie hinter dem ganzen Kane-Set war. Es ist in Ordnung, wenn Karten ziemlich gepusht sind, so wie Siege Rhino und andere Karten, die wir gleich noch sehen werden. Solange sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, schwer zu casten sind. Der Witz dahinter war, dass sie natürlich nicht so schwer zu casten waren, eben weil man Fetchländer hatte. Und später dann mit Battle for Zendikar hatte man nicht nur Fetchländer, sondern auch fetchbare Dual-Länder, was das Ganze dann nochmal um einiges einfacher gemacht hat. Genau, das ist nämlich, also es ging nicht nur um die Fetchländer, wie du schon gesagt hast. Battle for Zendikar kamen die sogenannten Battle-Länder dazu. Das waren Dual-Länder, die besagten, ja, wenn man nicht, wenn man weniger als 2 Mana besitzt, ja, also zwei Standardländer besitzt, kommt das getappt ins Spiel. Das ist aber gar nicht der Clou an der Sache, nämlich diese Karten haben die Beschreibung neben Land von ihrer jeweiligen Farbe. Und dadurch, dass ein Fetchland besagt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Sumpf- oder Gebirgskarte und nicht nach einer Standardlandkarte mit Sumpf oder Gebirge, konnte man eben diese Battle-Länder rausfetchen, wie du schon gesagt hast. Und das hat die Mana-Base einfach komplett zerschossen. Oh ja. Und das hat eben zu so Decks geführt wie Mardu Green oder was wir nachher noch sehen werden, Absent Blue, die im Endeffekt sich darauf verlassen haben, dass die Karten, die sie spielen, gut genug sind, dass man einfach das Spiel gewinnt. Da haben wir hier in der Mardu Green-Liste eben so Karten wie noch Goblin Dark Dwellers, was jetzt zwar keine multifarbige Karte ist, aber der Value von denen ist einfach gewaltig. Also ja, für 5 Mana eine 4-4 mit Menace ist schon mal einfach solide. Ja, man kann da schon mal nichts dagegen sagen. Aber noch der Zusatz, dass man aus dem Friedhof praktisch eine Sorcery oder ein Instant mit 3 Mana-Kosten oder weniger recasten kann. Kostenlos auch noch. Kostenlos, ja. Also das haut schon ganz schön rein. Und wie gesagt, das sind zum Teil einfach Decks mit sehr billigen Spells. Was kann man da zum Beispiel nochmal casten? Also du kannst nochmal casten einen Absent Charm, der eine Menge macht. Ich meine, der kann einerseits zum Beispiel einen Seed Rhino vom Gegner exilen, halt eine Kreatur mit Power 3 oder mehr. Du kannst 2 Karten ziehen und 2 Life verlieren. Oder Kreaturen von dir Counter geben, wenn zum Beispiel gerade du so ein bisschen einen Boardstall hast und da irgendwie rauskommen musst. Was du auch wieder casten kannst und was wahrscheinlich eins der besten Targets überhaupt für Goblin Dark Dwellers war, ist Crackling Doom. Nicht nur macht es 2 Schaden am Gegner, sondern er muss auch noch seine stärkste Kreatur opfern. Genau, also die Kreatur mit der größten Power auf seinem Feld, was auch schon ganz schön reinhaut. Dann gibt's aber natürlich auch noch solche Sachen, solche Scherze wie Murderous Cut. Das ist für grundsätzlich 1 Schwarz, 4 Mana, Destroy Target Creature. Jetzt kommt der Witz, das ist eine Delve-Karte. Das heißt, im besten Fall, also eigentlich fast immer castet man die für maximal 2 Mana. Wenn nicht schon nur genau, für 1, weil eben durch diese Fetch-Länder der Friedhof ganz schön gefüttert wird. Und dann, dadurch, dass man das auch noch kostenlos machen kann, die kann man gar nicht benutzen. Nee, die kannst du nicht benutzen, weil die hat ja, wenn du die hier mal schaust, die hat einen CMC von 5. Genau, Entschuldigung. Das geht natürlich nur um die CMC, um die Converted Mana Costs. Aber da gibt's trotzdem noch genug Sachen, eben wie Fiery Impulse. Solide 1 Mana für 2 Schaden. Dann kommt natürlich noch Spellmastery dazu, was man dann wahrscheinlich auch noch dazu hat, sind dann für einen Mana 3 Schaden. Was aber auch wieder wurscht ist, weil das Mana zahlt man sowieso nicht. Ja, im Endeffekt, das Coole bei The Goblin Dark Dwellers ist halt im Allgemeinen einfach, dass sie automatisch ein 2-for-1 sind, sobald du einfach irgendeinen Spell im Friedhof hast. Und es gibt eine Menge Spells, die man für weniger als 5 casten kann, um genau zu sein, fast alle. Genau, da ist auch noch mein absoluter Favorit, Duress. Diese Karte, mein absoluter Erzfeind. Im Grunde genommen Hosen runter und irgendwas abdiscarden, was ein Non-Land, Non-Creature-Card ist. Jo, halt einfach extrem nützlich in einem Format, das nicht nur von Kreaturen, sondern auch von guten Spells dominiert wird. Da hatten wir zu der Zeit noch Rally the Ancestors. Oh ja, das zu dem Deck brauchen wir eigentlich fast gar nichts sagen. Also Rally the Ancestors. Schaut nach, was das für eine Karte ist. Genau diese Karte besagt einfach die komplette Strategie von diesem Deck. Da gibt's eigentlich nichts anderes. Da ist noch der Nuntaku Husk. Also das dürfte jeder kennen, das ist eine Common, wo man Kreaturen reinopfern kann. Pro geopferte Kreatur +2/+2. Rally the Ancestors holt alles aus dem Friedhof raus, was eine Kreatur ist. Ich glaube, das ist sogar egal, oder? Mit Converted Mana Kosten X oder weniger. Genau. Und da man sowieso nur kleine Kreaturen gespielt hat, muss man nicht viel zahlen dafür. Holt sich 6 Kreaturen aufs Feld, pumpt in den Taku Husk, geht durch. Ja, und tschüss. Und Zulaport Cutthroat wurde auch gespielt. Die Zulaport Cutthroat Nantuko Husk Combo, die ist ja eh schon relativ bekannt aus dem Black-Green Aristocrats Deck, das man jetzt bei der letzten Pro Tour gesehen hat. Genau, da werden wir vielleicht später noch was dazu sagen, wenn wir zu den jetzigen Standard-Format vorgehen. Jo, aber jetzt erstmal zurück zu dem Deck hier. Noch eine extrem wichtige Karte, die vielleicht nicht als Karte Format definiert war, aber auf jeden Fall als Konzept, und das ist Colligan's Command. Colligan's Command besagt, dass man für 3 Mana eine Instant 2 Sachen auswählen darf. Nämlich kann man eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof auf die Hand zurückbringen, du kannst einen Spieler eine Karte abwerfen lassen, ein Artefakt zerstören oder 2 Schaden an einem Spieler oder einer Kreatur machen. Und diese Karte ist meiner Meinung nach eines der besten Beispiele dafür, was in diesem Fetchland-Format am meisten gespielt wurde. 2-for-1s. Genau. Was gibt's eigentlich noch dazu mehr zu sagen? Das ist eigentlich ist es formatdefinierend. 2-for-1s, 4 Mana, Basis und Value-Kreaturen. Value-Kreaturen. Purer Value. Da können wir auch vielleicht auch kurz was zu den Preisen sagen. Ja, die Preise von dem Standard-Deck, wenn man mitspielen wollte, waren einfach nur utopisch. Also 600€ bis 700€ waren normale Preise für gute Standard-Decks. Es gab auch noch Decks, die vielleicht sogar ein bisschen mehr gekostet haben, weil allein schon bei eben Rally the Ancestors war 4x Jace drin und Jace ist einfach eine 50€-Karte und da gehen einfach schon mal 200€ drauf, nur für 4 Kreaturen bzw. Planeswalker. Ja, also das ist ja eh im Allgemeinen so richtig extrem. Ich meine, Jace ist eine gute Karte und Jace hat in fast jedes Deck reingepasst, als wir noch Fetchländer hatten. Genau, das werden wir dann auch gleich sehen, wenn wir in das jetzige Format gehen, warum Jace auf einmal nicht mehr gespielt wird oder nicht mehr so gerne gespielt wird. Weil eigentlich ist Jace immer noch eine richtig gute Karte. Ja, denn sein zweiter Effekt, einfach, dass man Spells aus dem Friedhof recasten kann, für lau, also nicht für lau, also man muss sie schon wieder bezahlen, aber der Effekt wird für lau eigentlich getriggert, ist stärker als viele vielleicht meinen. Und wie gesagt, wir werden noch darauf eingehen, warum Jace eben nicht mehr so gerne gespielt wird, obwohl er eigentlich immer noch sehr stark ist. Genau. Dann haben wir hier aber noch ein letztes Deck, das wir uns kurz anschauen können. Das ist Absent Blue aus dem alten Standard. Gibt's im Endeffekt auch nicht viel zu sagen. Macht fast das gleiche wie vorhin, hat auch Siege Rhinos and Offensas, einfach große, effiziente Value-Kreaturen und noch ein paar Spells, die das unterstützt. Genau, wir haben ja zum Beispiel, deswegen hat es zum Beispiel auch blau gespielt, für den Spell Stubborn Denial. Ist es für einen blau Counter-Target Non-Creature Spell, unless its controller pays 1. Das klingt jetzt total dämlich, er kann locker 1 bezahlen. Jetzt kommt aber der Clou, Ferocious ist die Khans, ist es Khans? Genau, ist die Khans-Fähigkeit, wenn man eine Kreatur mit Kraft, also Power 4 oder mehr besitzt, dann darf der Gegner nicht zahlen. Also dann ist es einfach nur Counter Dead Spell instead. Man, ja. man countert den einfach für ein blaues Mana. Und wie gesagt, in einem Format, wo Spells eben wie Rally the Ancestors, also sehr starke Spells gespielt werden, ist ein Counter für ein blaues Mana Gold wert. Genau. Und viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Jetzt gibt's noch ein Deck, das die Rotation überlebt hat in auch, drei Farben. Genau, auch wenn in leicht abgewandelter Version. Und das ist Band Company. Das kennen wir noch aus, wie gesagt, aus dem alten Standard. Leicht abgeändert. Jace ist aber immer noch drin. Ist wahrscheinlich auch das einzige Deck, was mit Jace überhaupt noch was anfangen kann. Denke mal, du kannst auch darauf eingehen, wieso. Ja. Also, Band Company definiert sich im Endeffekt zu größten Teilen durch eine Karte. Und das ist Collected Company. 4 Mana, Instant, schau dir die obersten 6 Karten deiner Library an und nehme bis zu 2 Kreaturen davon mit CMC 3 oder weniger und pack sie aufs Battlefield. Und der Rest kommt unter die Bibliothek, das heißt, die kommen nicht mal auf den Friedhof und du verlierst diese Karten nicht. An sich schon, dass man sich die obersten 6 anschauen kann und davon 2 Kreaturen direkt aufs Battlefield bringt, für 4 Mana, das ist schon gestört genug eigentlich. Das ist absolut lächerlich. Ich meine, Collected Company ist auch wieder eine von diesen Karten, wie wir vorhin schon gesagt haben, straight up 2-for-1. Genau. Es gibt natürlich auch andere Sachen, die in dem Deck definiert sind, eben Jace. Ja. Das Problem ist, also da können wir jetzt eigentlich drauf eingehen, warum Jace eigentlich nicht mehr so gut ist und nur noch in diesem Deck wirklich funktioniert. Mhm. Denn was auch wichtig bei Jace ist, ist nicht nur, dass er ein Looter ist, also dass man im Grunde genommen ihn einfach tappt und eine Karte zieht und eine Karte abwirft und dadurch den Friedhof füttert, sondern dass er auch schnell flippt. Man will nämlich nicht nur den normalen Jace als Kreatur auf dem Feld haben, man will auch ihn als Planeswalker drin haben. Definitiv. Um eben seine ganzen Fähigkeiten zu benutzen. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Er flippt einfach nicht mehr schnell genug dadurch, dass der Friedhof nicht so schnell gefüttert wird durch Fetchländer oder etlichen anderen Karten. Denn der Effekt besagt, simpel, wenn 5 Karten oder 5 oder mehr Karten im Friedhof sind, flippt Jace. Genau. Das kriegt man einfach nicht mehr so schnell hin. Und Standard ist zwar nicht so ein schnelles Format wie eben Vintage oder Modern, aber immer noch im Competitive-Bereich sehr schnell. Ja, Standard ist halt auf eine andere Art und Weise schnell. Also die ganzen Eternal-Formate, da gibt's ja Combo-Decks oder Agro-Decks, die einfach in den frühen Turns schon das Game gewinnen. Was in Standard natürlich nicht der Fall ist, zumindest meistens. Standard ist schnell im Temposinne, wenn man das so sagen möchte. Also Standard baut viel mehr auf etwas an, was sich Incremental Advantage nennt. Das heißt, dass du im Laufe des Spiels einfach mehr und mehr einen Vorteil über deinen Gegner aufbaust und die dann irgendwann sozusagen überrennst, wenn man so möchte. Genau. Gibt's noch irgendwas zu Band Company zu sagen? Man kennt es halt eben noch aus dem alten Standard-Format. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ein paar Sachen wurden natürlich geändert, weil ein paar Karten rausgeflogen sind. Aber funktioniert grundsätzlich immer noch gleich. Jo. Im Endeffekt, das Fleisch, wenn man so will, von dem Deck sind die Kreaturen, die man mit Collected Company holen kann, die einfach unglaublich viel Value in diesem Deck haben. Das sind so Karten wie Reflector Mage, eine 3-Mana 2-3, wenn er aufs Spielfeld kommt, dann wird eine Kreatur vom Gegner gebounced und die kann er dann bis zu deinem nächsten Turn nicht mehr spielen. Ja, also man verhindert im Grunde genommen erstmal einen Recast und entschärft so ziemlich die Situation. Und wie gesagt, wenn man sowieso schon sich einen Vorteil gerade aufbaut und dem Gegner auch noch so den letzten Boden wegnimmt, dann kann man einfach durchrauschen. Ja, Reflector Mage ist halt im Endeffekt einfach eine extrem starke Tempokarte, weil dein Gegner hat im letzten Zug, keine Ahnung, sagen wir mal 2-3 Mana auf eine Kreatur ausgegeben, manchmal sogar mehr natürlich, und diese Kreatur hat er jetzt nicht mehr und du hast eine 2-3. Ja, genau. Mehr gibt's auch nichts zu sagen. Ich denke mal, dann können wir auch durch dieses Deck können wir auf das jetzige Standard-Format wechseln. Jo. Ich glaube, das ist jetzt genug mit dem leidigen Thema von verdammten Fetchländern. Ja, viele Leute werden das wahrscheinlich schon mehr als genug gehört haben. Aber bleiben wir doch gleich bei Band Company. Shadows over Innistrad ist da. Und es hat sich natürlich an dem Deck was geändert. Wir haben jetzt oft in den Listen Dasquatch Recruiter und Tireless Tracker drin. Genau, also der Dasquatch Recruiter ist eine Karte, also ein grün, ein beliebiges für... Okay, Moment, unser Programm spinnt gerade ein bisschen, genau. Also eben zwei Mana für eine 2-2, die es besagt für drei Mana, und nicht mal, man muss sie nicht mal tappen, man kann es also praktisch so oft machen, wie man es bezahlen kann. Man schaut auf die obersten drei Karten, man darf davon eine Kreatur herzeigen und dann auf die Hand tun und den Rest unter die Bibliothek. Grunde genommen, ja, sowas, eine sehr abgeschwächte Version von eben Collected Company. Man schaut sich nur die obersten drei Karten an und es muss auf die Hand. Aber trotzdem ein sehr hoher Advantage, was das betrifft. Ein besserer Vergleich wäre im Endeffekt vielleicht eine etwas engere Version von Oath of Nissa. Oder, wenn man es so nennen möchte, ein bisschen ein Brainstorm für Kreaturen. Genau. Und er flippt natürlich auch. Das ist ja ein Werwolf. Das heißt, wenn keine Space gewirkt wurden im letzten Zug, flippt er zu einer 3-3. Und jetzt kommt auch noch der Witz dran. Die flippte Kreatur hat noch die Fähigkeit, dass Kreaturenzauber ein Mana, also ein beliebiges Mana, nicht beliebiges, ein Generic Mana. Generic Mana, dankeschön. Weniger kosten zum Zaubern. Und das ist gut. Also, das ist verdammt gut. Da kann man nichts dagegen sagen. Also, es ist einfach ein guter Effekt. Oh ja. Genau. Und die zweite Karte, bist du schon drauf eingegangen, ist Tireless Tracker. Drei Mana für eine 3-2. Und immer wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, darfst du investigaten. Das heißt, du kriegst einen Clue, also einen Hinweis, der besagt, für zwei Mana kannst du den Opfern eine Karte ziehen. Und immer wenn man einen Clue opfert, kriegt der Tireless Tracker einen 1-1-Counter. Und dadurch, dass man ja eigentlich fast jede Runde einen Clue kriegt, durch eben Landdrop, ist es sehr einfach, den noch zu pumpen. Ja, im Endeffekt, wenn man sich das alles mal anschaut, ist das ein sehr synergistisches Deck, das halt auch im Late Game extrem viel zu tun hat, weil viele Decks haben ja im Late Game das Problem, dass sie sozusagen kein Gas mehr im Tank haben. Und Tireless Tracker sowie Jace sind halt einfach Karten, die dir im Late Game dann noch dieses bisschen Value geben, das du brauchst. Eben durch Tireless Tracker kann man die ganze Zeit Karten ziehen, also sind auch, was wahrscheinlich viele von euch gesehen haben, ihr seid im Late Game im Top-Deck-Modus, ihr zieht ein Land und ihr hasst euch selbst dafür, dass ihr ein Land gezogen habt. Mit Tireless Tracker wird ein Land zu noch einem anderen Card Draw, also nochmal eine Chance, irgendwas Gutes zu ziehen. Und Jace ist im Late Game natürlich absolut saftig, weil ihr einfach Collected Company zurückflashen könnt. Genau, da gibt's, denke ich mal, auch nicht mehr zu sagen zu dem Deck. Das ist genau das, was es tut. Ja. Einfach gute Karten. Und wie gesagt, der Preis, das ist jetzt nur die einzige Ausnahme, ist dieses Deck, was immer noch ungefähr 500 bis 600 Euro kostet, oder Dollar, je nachdem, wo man es herholt. Ist aber eigentlich nur so teuer wegen Jace und Collected Company. Genau. Das ist der einzige Nachteil an dem Deck. Da können wir auch weitergehen. Das nächste Deck, was haben wir denn noch? Ja, wir haben, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt einfach erstmal das Standard-Metagame im Allgemeinen an. Genau, können wir gleich weitermachen. Wir haben ja vorhin erwähnt, das alte Standard-Format hatte eben vier Farben. Ja, viele Farben, viel Midrange, viel Control, hauptsächlich einfach value-orientiert, wenn man so möchte, good stuff. Genau, und die jetzige Mana-Base besteht zum Großteil nur aus zwei Farben. Es gibt sogar Decks mit nur einer einzigen Farbe, das ist dann Mono-White-Aggro. Weil Weiß in diesem Format erstaunlicherweise sehr gut ist. Also das hätte ich, als ich im Pre-Release war, nicht gedacht, dass Weiß so stark wird, dass es eigentlich die komplette Meta dominiert. Ja, Weiß hat in Shadows over Innistrad einfach ein paar richtig gute Karten bekommen. Und nicht nur das, auch ältere weiße Karten, die davor so, ja, nicht ganz gut genug waren oder halt kein Deck hatten, wo sie reingepasst haben, haben jetzt sozusagen ihre Heimat gefunden. Wie zum Beispiel Kithion, Hero of Arcross, der Flip Planeswalker aus Origin. Man hatte damals einfach keinen Decks, um den zu spielen. Also er war zu schwach, er flippte zu langsam, seine Flip-Effekte waren auch nicht unbedingt jetzt der Burner, um das mal so zu sagen, in dem Deck. Er war an sich einfach nutzlos. Jetzt ist er aber für eben solche mono-weißen Agro-Decks eine der besten One-Drops geworden, weil er eben für ein weißes Mana erstmal eine 2-1 ist, was ja an sich schon gut ist. Ist solide. Genau. Er kann für, muss man nochmal anschauen, für 3 Mana kann er selber unzerstörbar werden, was unterstützt, dass er flippt. Denn um zu flippen, muss er mit zusammen mit 2 anderen Kreaturen angreifen und natürlich überleben, sonst flippt er nicht. Jo. Und dann macht man ihn einfach für 3 Mana indestructible und dann flippt er. Und hat natürlich noch unterstützende Effekte für eben diese Deckform. Genau. Wenn wir uns hier mal die geflippte Version anschauen, also er bufft Kreaturen, er wird selbst zu einer Kreatur und er kann die gegnerischen Kreaturen zwingen, ihn anzugreifen, was extrem gut ist, auch wieder um durch einen Boardstall zu brechen. Wenn die gegnerischen Kreaturen angreifen müssen, obwohl es vielleicht nicht gut für sie wäre, und dann auch noch Gideon angreifen müssen, dann kann es durchaus problematisch werden. Eine andere Sache, aber die ich persönlich extrem gut finde in dem mono-weißen, ja, White Weenie Deck, als was man es ja kennt in diesem Format, ist Thraven Inspector. Auch der, eine Ein-Mana 1-2, die sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, aufs Spielfeld kommt, dann darf man investigaten. Und diese Karte macht es im Endeffekt, dass ein Aggro-Deck auch gegen ein Control-Deck ankommen kann. Weil du dank der Clue-Tokens nicht so schnell, ja, kein Gas mehr hast. Genau, weil, wie wir schon wissen, haben wir vorhin schon gehört, für 2 Mana kann man diese Clues sacrificen und man zieht eine Karte. Und ja, wenn man sich hasst dafür, dass man eben ein Land gezogen hat, hat man ja noch eine Chance, genau, wenn man ein Clue opfert. Ja, und sonst? Genau, was auch noch sehr wichtig ist für Weiß, warum Weiß einfach so mächtig ist, ist der wohl bescheuertste Removal, den ich jemals gesehen habe. Für 2 Mana, ein Weiß, ein Generic, Exile Target Creature and all other creatures that controllers controls with the same name. Im Grunde genommen, im schlimmsten Fall removed es eine Kreatur, im besten Fall 4 für 2 Mana. Oh, ja. Der Nachteil ist, für jede auf diese Weise gestorbene Kreatur kriegt ein Clue-Token, aber das kann dir, glaube ich, in dem Moment auch wirklich egal sein. Ja, und was noch besser ist, ein Deck, das die Pro Tour gewonnen hat, Green-White Tokens. Declaration in Stone kann natürlich auch Tokens exilen. Und das Beste ist, dass die Clue Clause sozusagen nur dann gilt, wenn man Non-Token Creatures exilt. Das heißt, Declaration in Stone ist eine Karte, die extrem gut gegen Green-White Tokens ist. Weil du damit eigentlich fast immer mehr als eine Kreatur bekommst. Genau, und dann fragt man sich vielleicht zu Recht, ja, es ist schön und gut, wenn man kleine Kreaturen hat, davon viele spammen kann, aber das bringt nichts, wenn sie nicht durch dicke Kreaturen durchkommen. Mhm. Da kommt jetzt ein Enchantment ins Spiel, Always Watching, auch aus Innistrad, ganz neu. Für 3 Mana, eben eine Verzauberung, Non-Token Creatures you control get +1/+1 and have Vigilance. Das Wichtigste ist, eigentlich beides gleich wichtig, aber das Wichtigste wird wahrscheinlich dieses +1/+1 sein, eben um diese kleinen Kreaturen noch zu unterstützen. Und dadurch, dass das 4-mal im Deck vertreten ist, hat man es im besten Fall 2-3-mal draußen dann pumpt man seine Kreaturen ordentlich. Ja, ich meine, das ist, ich denke, niemand freut sich, wenn der Gegner einerseits eine Menge Kreaturen hat und andererseits auch noch eine Menge großer Kreaturen. Und andererseits noch welche, die Vigilance haben. Das ist auch noch extrem nervig. Ich meine, angreifen und blocken mit großen Kreaturen, da sind viele Leute wahrscheinlich sehr traurig. Was halt gut gegen solche Decks üblicherweise ist, sind Board Wipes. Und momentan in Standard haben wir davon gar nicht so viele. Also Languish wird gespielt, ist auch wahrscheinlich einer der besten. Und dann gibt's noch andere Sachen wie Flaying Tendrils, was in Theorie ja gar nicht schlecht wäre gegen ein Deck, das hauptsächlich eben so 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 Kreaturen spielt. Aber es reicht einfach in den meisten Fällen ein Always Watching, dass man über Flaying Tendrils hinwegkommt. Genau, und wenn man auch noch ins Late Game kommt oder ins Mid Game, Languish kostet ein bisschen Mana, das heißt, es kommt erst viel später zum Einsatz. Und bis dahin hat man im besten Fall vielleicht sogar schon 3 Always Watching draußen und dann kommt man auch darum weg. Jo. Also, Languish ist zwar auch eine gute Karte, aber glücklicherweise eine, die dieses Deck nicht komplett zerstört. Das ist halt das Gute. Im Allgemeinen kann man über dieses aktuelle Standard-Metagame sagen, dass es, finde ich zumindest, deutlich diverser ist als das davor. Also Midrange dominiert nicht mehr so stark, sondern du hast echte Aggro-Decks mit halt eben Mono-White Humans und Black-Green Aristocrats. Du hast echte Control-Decks wie Esper Dragons oder Esper Super Friends Control. Und du hast auch Midrange-Decks vertreten, Band Company oder Green-White Tokens. Und dazu hast du dann noch Decks, die was ganz anderes machen. Da haben wir so Decks wie halt Ramp-Decks, Green-Red mit Goggles, genau, und dieses Seasons Past. Genau, das wäre auch das nächste Deck, worauf wir eingehen wollten, nämlich Green-Red Goggles. Das ist, wie schon sagt, Green-Red, mit, also im Grunde genommen Ramp-Farben, was noch mit den Pyromancer's Goggles spielt. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Deck, was diese Brille eigentlich macht. Das ist ein Artefakt für 5 Mana, ein legendäres, also man darf zum Glück nur eine davon draußen haben. Oh, ja. Das wäre ja brutal, wenn man mehr davon hätte. Im Grunde genommen sagt sie, wenn man sie tappt, kriegt man ein rotes Mana. Und wenn man dieses Mana benutzt, um ein rote Instant oder Sorcery zu wirken, darf man sie einfach kopieren und ein neues Ziel dafür auswählen. Genau. Und da gibt's eine ganze Menge an guten Targets für eben diesen Fork-Effekt von den Pyromancer's Goggles. Das wohl beste Target ist einfach Fall of the Titans. Oh ja. Mal abgesehen davon, dass Fall of the Titans an sich schon eine gute Instant ist. Es kostet normalerweise ein Rot 2x. Das heißt, man verteilt praktisch x Damage auf bis zu 2 Kreaturen oder Spieler. Klingt erstmal blöd. Man muss sehr viel Mana zahlen, damit man überhaupt x Schaden macht. Jetzt kommt aber natürlich wieder der Witz an der Sache. Es hat Search-Kosten von eben ein Rot und ein X. Also normalerweise spielt man die mit Search-Kosten für, sagen wir jetzt einfach mal, für 5x, also für insgesamt 6 Mana, und kann dann 6 Schaden praktisch auf 2 Kreaturen oder eine Kreatur und einen Spieler oder eine Multiplayer auf 2 Spieler draufhauen. Das sind dann 12 Schaden, die man verteilt. Ja, mit Pyromancer's Goggles dann. Genau, denn man kann mit Pyromancer's Goggles diesen Spell exakt kopieren. Also genau. Habe ich diesen Spell mit 6 Mana bezahlt, wird er auch mit 6 Mana bzw. 5x kopiert. Ja, und das ist schon ziemlich stark. Ich meine, viele Decks zurzeit haben dann doch das Problem, dass irgendwann der Boden einfach ziemlich voll wird oder das Kampffeld, und dann braucht man irgendeinen Weg, wie man da durchbrechen kann. Und wenn man Pyromancer's Goggles hat und Fall of the Titans spielt, dann bricht man da extrem leicht und schnell durch. Und oft, wenn man Fall of the Titans für viel castet, ist das Match dann auch vorbei. Genau, aber das ist nicht das Einzige, was dieses Deck kann. Es ist nämlich immer noch ein Ramp-Deck, was mit großen Kreaturen spielt, und die wohl eine der wohl stärksten Kreaturen in Grün momentan ist eben Dranglord Ataka und der Worldbreaker. Jetzt kommt nämlich auch die Combo. Der Worldbreaker wird zusammengespielt mit Draenor Temple. Wir gehen erstmal auf das Draenor Temple ein. Es ist ein Land. Tap, add one colorless Mana to your pool. Jetzt kommt aber der Witz. Für 3 Mana darf man ihn aus dem Friedhof wieder zurückholen. Jetzt kommt die Combo. Der Worldbreaker kann, wenn er stirbt und auf den Friedhof kommt, kann er für 3 Mana und sacrifice a land, kann er wieder auf die Hand zurückkommen. Das heißt, ja, man sacrificed einfach Draenor Temple und holt sich für 3 Mana einfach wieder. Genau, und noch schöner ist es, dass Draenor Temple spezifisch für Colorless tappt und die Kosten zum Zurückbringen von Worldbreaker auch Colorless haben. Genau, also man kann im Grunde genommen Draenor Temple dafür tappen, opfert es, holt sich's wieder. Jo, das ist einfach extrem gute Value. Und diese Worldbreaker-Draenor-Temple-Combo oder Engine, wenn man so möchte, ist halt einfach so eine Sache, die du im Late-Game ein paar Mal wiederholen kannst. Vor allem mit so einem extremen Ramp-Deck, das auch noch so Karten wie Nissa's Pilgrimage oder Traverse the Ulvenwald spielt. Wenn du das so ein paar Mal hintereinander machst, auch über mehrere Züge verteilt, dann hat der Gegner halt einfach irgendwann nichts mehr. Genau. Das dürfte aber im Grunde genommen auch alles sein, was dieses Deck macht. Rampen, mit Goggles, ein bisschen Burnen. Und der Worldbreaker, man muss dazu sagen, der Worldbreaker aktiviert seinen Effekt, wenn er gecastet wird. Jo. Das heißt, er muss nicht mal, also er kann auch gecountert werden, was einem aber dann auch egal sein kann, denn dadurch, dass es besagt, when you cast Worldbreaker, reicht es schon, wenn man ihn einfach nur bezahlt hat. Genau, weil wenn er gecastet wird, exilt er halt ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Land. Und Ramp-Decks, jetzt mal so rein in der Theorie, spielen ja häufig darauf, dass du eine Mana-Advantage einfach über den Gegner hast. Du kannst früher größere Karten spielen, die dir dann das Spiel gewinnen. Und die Land Destruction auf Worldbreaker ist halt ein Modus, der es dir erlaubt, diese Mana-Differenz zwischen dir und deinem Gegner noch größer zu machen. Genau. Man muss auch nicht mal ein Land zerstören, weil wie gesagt, es zerstört ein Artefakt oder ein Enchantment. Wenn einem gerade hier dieses Always Watching nervt, dann zerstört man eben das. Genau. Und hat schon wieder den Vorteil, dass man die kleinen Viecher wieder schon wegburnen kann. Jo. Oder wenn man mal im Mirror-Match ist, dann kann man mit einem Worldbreaker einfach mal die gegnerischen Pyromancer-Goggles raushauen. Genau. Ist alles in allem eine sehr solide Kreatur. Genau. Das andere Deck, was wir noch erwähnt haben, das war Seasons Pass Control, denke ich. Oh ja. Oder hattest du ein anderes gemeint? Ja doch, also Seasons Past Control war ja das andere Deck, das im Prinzip das Meta aus einem etwas anderen Standpunkt angreift, wie halt eben nur Aggro Midrange Control. Genau, denn es ist eine sehr ausgeklügelte Combo. Also derjenige, der sich das überlegt hat, hat sehr viel Zeit damit verbracht. Oder eben absolut. Nicht, weil er einfach ein Genie ist. Im Grunde genommen, die Combo steckt schon fast im Namen drin. Es spielt mit Seasons Past, wo viele am Anfang gedacht haben, okay, das ist eine lustige Mythic, die man vielleicht im EDH benutzen kann. Aber nein, man hat tatsächlich eine Combo gefunden. Die spielt nämlich Seasons Past und, wie heißt der Typ da nochmal? Dark Petition. Genau, Dark Petition. Dark Petition sagt einfach, für 5 Mana darf man eine Karte aus dem Deck rausholen. Und in die Hand nehmen. Und in die Hand nehmen. Ist ein Tutor, aber jetzt kommt's. Durch Spell Mastery, was man natürlich dann auch ausnutzt, wenn man es hat, bekommt man noch 3 schwarze Mana ins Pool. Also kostet praktisch dieser Tutor nur 2 Mana und ist in dem Sinne ein Demonic Tutor. Ja, also es ist natürlich ein bisschen anders, weil man die 3 Mana dann natürlich auch direkt ausgeben sollte. Aber konkret funktioniert es fast wie ein Demonic Tutor und das ist das Schöne. Weil das die Kosten von so einer Tutor plus Effekt Combo jetzt hier in dem Fall mit Seasons Past von, was wäre es, 6 Mana plus 5 Mana, 11 Mana einfach mal auf 8 Mana senkt, was dann doch deutlich schneller geht. Und was noch besser ist bei der ganzen Sache, erstens, Seasons Past, wenn es resolved, also kann man sich Karten aus seinem Friedhof mit verschiedenen Convert Mana Costs wieder auf die Hand zurücknehmen. Normalerweise macht man das nicht für eine Karte, sondern halt eben für 3, 4 oder auch manchmal 5 auf einmal. Und Seasons Past, nachdem es resolved hat, geht wieder zurück unter die Library. Das Schöne dabei ist, wenn du Dark Petition gewirkt hast und danach Seasons Past, kannst du dir deine Dark Petition wieder zurückholen und dann im nächsten Zug einfach nochmal für Seasons Past tutern und noch mehr einfach an Value und Card Advantage zurückbekommen. Genau, denn dieses Deck spielt normalerweise nur mit 4 Kreaturen. Wir haben hier eine Deckliste mit 5, ändert aber nichts an der Tatsache, es sind nur 2 Kreaturen. Einmal Nissa Vastwood Seer, was nur eine halbe Kreatur ist, denn es ist nämlich der Flip Planeswalker. Jo. Und was wahrscheinlich die wichtigste Kreatur in dem ganzen Deck ist, Kalitas. Oh ja. Traitor of Geth. Und Kalitas ist an sich einfach eine, also das hast du mir, glaube ich, letztes Mal gesagt, das ist einfach eine Mechanik an sich. Also ja. Diese Karte ist eine einzige Mechanik. Es ist für 4 Mana eine 3-4 mit Lifelink. Wieder solider Drop. Jo. Tut weh, vor allem, weil man einfach bei jedem Angriff wieder Leben dazu kriegt. Aber jetzt kommt, ist noch gar nicht der Witz. Das ist noch überhaupt nicht der Witz. Die Karte hat die Mechanik. Ich lese einfach mal vor. If a non-talking creature an opponent controls would die, instead exile that card and put up 2/2 black zombie creature token onto the battlefield. So, das heißt, es hat Graveyard Hate. Jo. Dein Gegner kriegt nichts mehr in den Friedhof. Also kann er, ja, sich zum Beispiel, wenn man auch ein Mirror Match hat, eben mit diesem Deck, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es ist ein sehr besonderes Deck. Mhm. Aber sollte man ein Mirror Match dagegen haben, ja, dann holt er sich eben mal nichts mehr aus mit seinem Seasons Pass aus seinem Friedhof wieder. Ja. Und man kriegt eine ungetappte Zombie-Kreatur mit 2/2. Und viele unterschätzen meistens, wie stark eigentlich oder wie bedrohlich 2/2 sind. vor allem in so einem Format, wo viele kleine Kreaturen gespielt werden. Jo. Daran musst du auch irgendwas vorbei. Und jetzt auch noch eine Sache, dadurch, dass dieses Deck viel Removal spielt. Extrem viel. Also eigentlich nur Removal. Da werden wir jetzt auch noch gleich drauf eingehen. Es spielt nur Removal. Und dadurch, dass es immer wieder triggert, wenn irgendwas removed wird. Genau. Wenn etwas removed wird, kriegt man einfach eine Zombie-Armee. Und darauf spielt dieses Deck im Endeffekt aus, mit der Zombie-Armee irgendwann durchzurushen. Ich meine, was halt so cool einfach an Kalitas ist, man muss sich das so vorstellen, er fügt jedem deiner Removal-Spells für 0 Mana hinzu, put a 2-2 Black Zombie Creature Token onto the battlefield und exile that card instead. Ja, man stellt sich einfach mal vor, du spielst Deadweight für 1 Mana auf irgendeinen gegnerischen Bär oder so, der Bär stirbt, du hast Kalitas draußen, für 1 Mana kriegst du einen Exile-Effekt, einen Kill-Effekt und du kriegst selber ein 2-2 Token. Das ist einfach krass. Und noch schöner ist ja, was mir lange Zeit nicht aufgefallen ist und was viele Leute oft nicht benutzen, für 3 Mana kann man ja einen anderen Vampir oder Zombie opfern mit Kalitas, um ihm selbst 2+1+1 Counter zu geben. Und jetzt kommt das Coole dran. In Seasons Past Control, wie in wahrscheinlich jedem anderen schwarz-basierten Control-Deck, in Standard gerade, spielt man 4-mal Languish. Alle Kreaturen kriegen -4/-4 bis zum Ende des Zuges. Kalitas selbst ist von Anfang an eine 3-4, ist also nicht so cool. Und die Tokens, die er macht, sind 2-2. Also auch nicht so cool, wenn man jetzt einen Languish castet und damit sein eigenes Board ruiniert. Deswegen kann man auch schon nur einen einzigen Zombie in Kalitas rein sacrificen, was ihn zu einer 5-6 macht, gibt mehr Lifelink und lässt ihn bequem durch Languish überleben. Und das ist eigentlich schon krass genug. Also Languish ist schon eine saustarke Karte. Und dadurch, dass man eben nur Kalitas spielt an sich, also die Zombies sind eigentlich nur Kanonenfutter. Bonus, ja. Ja, ist einfach nur Bonus und Kanonenfutter für Kalitas. Interessiert einen Languish einen selber nicht. Weil normal wird man sich denken, ja, all Creatures kriegen -4/-4. Okay, das kann ich vielleicht nicht machen, wenn mein Board gerade nicht so gut ist. Ja, naja, nee. Man opfert was in Kalitas rein und tschüss. Man wipet einfach das komplette Board vom Gegner. Ja. Also, Languish, ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesehen, was für Decks gespielt werden. Wir haben das Aristocrats-Deck, das spielt sehr kleine Kreaturen. Wir haben Mono-White oder Blue-White Humans, das spielt kleine Kreaturen. Bufft sie zwar noch mit Always Watching, aber üblicherweise ist das dann auch nicht genug für Languish. Und wir haben Banned Company, was Kreaturen mit 3 Mana oder weniger spielt, und zwar exklusiv. Und das bufft seine Kreaturen nicht. Ah ja, und wir haben auch noch Green-White Tokens, was Tokens spielt, die jetzt auch nicht so groß sind. Heißt in anderen Worten, fast alles, was zurzeit in Standard gespielt wird, stirbt an Languish. Genau. Denke mal, genau, noch ganz kurz zu den Preisen wieder. Dieses Deck zum Beispiel kostet im Schnitt 250 Euro, Dollar, wie auch immer. Es ist vielleicht immer noch viel Geld. Man muss aber dazu sagen, das sind Competitive Decks. Also das sind Decks, die man auf richtigen Turnieren spielt. Jo. Und dafür, dass sie jetzt wieder die Hälfte kosten, was früher Standard gekostet hat, ist es eigentlich recht angenehm. Das ist ein Deck, auf was man sich fokussieren kann. Die meisten Karten, wenn man sowieso ein guter oder ein engagierter Magic-Spieler ist, hat man sowieso die meisten Karten schon vorhanden und muss nur das Deck ein bisschen aufmotzen. Also die Kosten, um in Standard einzusteigen, sind um einiges geringer geworden. Extrem. Ich meine, wenn man sich das mal ansieht, hier, die meisten Decks sind einfach deutlich billiger geworden, wie du gesagt hast, um die Hälfte billiger. Vorher hatten wir 600-700 Euro, jetzt haben wir die meiste Zeit 300 Euro, bisschen mehr, bisschen weniger, aber es ist um einiges finanzierbarer geworden. Und das ist eine Sache, die, denke ich, sehr viele Spieler freuen wird. Genau, also abschließend kann man eigentlich zusammenfassen, was Standard betrifft. Es war vorher einfach wenig Diversity, also wenig Vielfalt einfach. Jetzt sind es viele verschiedene Strategien und Decks, wie man gesehen haben. Man kann Ramp spielen, man kann Aggro spielen, man kann auf kleine Kreaturen gehen. Es macht einfach viel mehr Spaß, in Standard zu spielen, weil man nie weiß, gegen was man eigentlich jetzt spielt. Es gibt nämlich auch unter den ganzen Kategorien wie Ramp, es gibt ja auch Green-Red ohne Goggles. Also du kannst auch gegen Ramp spielen ohne diese Brille. Wie schon gesagt, weniger Farben. Früher waren es eben hauptsächlich 4 Farben durch die Fetchländer. Jetzt größtenteils 2. stellenweise sogar nur Mono, eben durch dieses Mono-White-Aggro. Einzelne Karten sind schwächer geworden. Ja, wie vor allem Jace. Vor allem Jace. Immer noch eine gute Karte, aber flippt einfach nicht mehr schnell genug für Standard. Also nur noch für ein Deck brauchbar. Und wahrscheinlich der wichtigste Aspekt für viele Spieler, vor allem für viele Casual-Spieler, die trotzdem Standard spielen wollen, es ist einfach deutlich billiger geworden. Ja. Also von stellenweise 600, 700 Euro auf 250 bis 350 Euro. Also um die Hälfte runter. Genau. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir beenden unsere heutige Runde. Ihr könnt euch gerne nächste Woche wieder zu uns setzen, an den Stammtisch der Magic Taverne und uns wieder dabei lauschen, wie wir zu den wöchentlichen Themen rund um Magic the Gathering ein kleines Pläuschen halten. Jo. War schön, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns freuen, hören wir etwas Feedback und Kritik. Wir nehmen sie sehr gerne auf und werden uns stellenweise immer verbessern. Ja, hoffentlich zumindest. Hoffentlich zumindest. Ja, das war's für die Woche. Man hört sich dann beim nächsten Mal.